in diesem Land. Es ist an der Zeit für den Widerstand. Bisschen aus dem Untergrund, zurück ans Licht, dass ich nicht hab. Der Schädling ist erbricht. Wir geben niemals auf, nehmen auch den Tod in Kauf. Unser Blut, es ist noch rein, die Rache, sie wird grausam sein. Das ist ein Versprechen, wir werden uns halt rächen. Deshalb haben wir den Kampf begonnen. Man kann es nicht glauben, was hier geschieht. Das glorreiche Volk am Boden kniet. Doch unser Sturm, er wird wieder wehen. Und kein Stein wird auf den anderen stehen. Wir geben niemals auf, nehmen auch den Tod in Kauf. Unser Blut, es ist noch rein, die Rache, sie wird grausam sein. Das ist ein Versprechen, wir werden uns halt rächen. Unsere eigene Kultur, die heute verachtet, abfremder Glaube nach Deutschland verfrachtet. Unsere tausendjährige Geschichte machen sie innerhalb von 60 Jahren zunichte. Was heißt, unsere Ahnen haben aufgebaut, wird jetzt von fremden Mächten aufgesaugt. Wir geben niemals auf, nehmen auch den Tod in Kauf. Unser Blut, es ist noch rein, die Rache, sie wird grausam sein. Das ist ein Versprechen, wir werden uns halt rächen. Niemals auf, nehmen auch den Tod in Kauf. Unser Blut, es ist noch rein, die Rache, sie wird grausam sein. Das ist ein Versprechen, wir werden uns halt rächen.